Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Ich unterhalte mich nun mit Schwarzbart über einen Grundsatzantrag zum Thema Forschungspolitik. Guten Abend erstmal. Ja, guten Abend, Tobi. Verrate uns, wer du bist, Schwarzbart. Mein Name ist John Martin Unger, allgemein bekannt als Schwarzbart, und ich bin der Sprecher des AK Forschungspolitik NRW in dieser Funktion jetzt hier. Ein ganz toller Podcast, hat man darüber berichtet, dass es den Arbeitskreis gibt und dass er gegründet wurde. Das ist gar nicht mal so lange her und man hat mitbekommen, dass ihr ganz rege dabei seid. Und jetzt habt ihr einen Grundsatzantrag entworfen. Magst du uns mal eben den Titel des Antrags um die Ohren hauen? Ja, und zwar haben wir entschieden, dass insgesamt in der Bundespartei mit Forschungspolitik nichts läuft, nicht nur nicht in NRW, sondern auch nicht bundesweit. Deswegen haben wir zunächst die NRW-Arbeiten zurückgestellt und diesen Antrag formuliert. Der lautet in der Überschrift Grundsatzaussage der Piratenpartei zur Forschungsförderung. Antrag für das Wahlprogramm 2013. Gut, das klingt ja erstmal gut. Das wollen ja alle. Also Forschung ist ja gut und das wird natürlich auch unterstützt. Das wird mit viel Geld unterstützt. Der Steuerzahler macht das. Was wollen die Piraten denn jetzt anders machen? Forschung geht natürlich heutzutage nicht mehr, ohne dass man Geld in die Hand nimmt, zum Teil erhebliche Mengen. Das kann sein, dass Forschung getan wird von privaten Veranstaltern, wie zum Beispiel der Pharmaindustrie, die relativ autochton forscht. Es kann aber eben auch sein, dass Forschung unterstützt werden soll vom Staat. Entschuldige bitte, autochton, würdest du dann, wenn du solche Wörter benutzt, das eben kurz erklären? Selbstständig heißt es in dem Fall einfach. Okay. Ups, wo war ich? Jetzt habe ich gefragt. Ich habe dich brutal unterbrochen bei dem Satz autochton forscht. Ja, genau. Gleichzeitig gibt es natürlich ganz viele Unternehmungen, gerade im mittelständischen Bereich, die ihre Forschungsziele mit Hilfe öffentlicher Mittel verfolgen oder zum Teil mit Hilfe öffentlicher Mittel. Da sind wir als Piraten der Ansicht, dass das genauso eine Partnerschaft ist wie jede andere geschäftliche Partnerschaft auch und der, der das Geld gibt, am Ende auch einen Teil des Gewinns mitnimmt. Jetzt muss ich noch mal eben kurz fragen, hatten wir nicht im Wahlprogramm 2010 auch da schon mal thematisiert, was mit Forschungsergebnissen passieren soll, die vom Land gefördert werden? Ich habe da sowas irgendwie im Ohr klingen, bin mir aber nicht ganz sicher. Da lag was vor, das war, stand im NRW-Programm 2010 in der Tat, das drehte sich da aber mehr um Open Access. Zu dem Thema werden wir auf Landesebene auch noch mehr machen, aber das hier geht jetzt erstmal grundsätzlich um Bundesforschungspolitik. Jetzt sagen wir mal, ich stelle mal ganz gerne die Frage bei Anträgen, jetzt ist ein Grundsatzantrag, ist ja erstmal sehr allgemein gefasst und gibt ja ein Ziel vor, an das sich hinterher dann irgendwann mal Wahlprogrammanträge ein wenig mehr anlehnen können. Wenn man den Antrag denn kritisieren wollte, was meinst du, was ein Gegner eines solchen Antrages vorbringen könnte? Offen gestanden fiele mir da nichts ein. Was wir wollen, ist Forschung betreiben, weiterhin, weil das für den Standort Deutschland die zentrale Möglichkeit ist, Wirtschaft zu fördern. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass die Wirtschaft, wenn sie von der Gesellschaft Geld kriegt, um Forschung zu unterstützen, sich anschließend nicht mit dem Gewinn alleine davon macht. Ein zweiter Punkt ist in diesem Antrag, den ich auch sehr wesentlich finde, ist, dass man Transparenz schafft in den Vergabestrukturen für Fördermittel, denn die sind so veranstaltet zurzeit, dass regierungsseitig beauftragte Kommissionen darüber befinden und die Firma Siemens relativ einen Stammplatz auf dem Schoß der Kanzlerin hat. Das heißt, wie ist denn jetzt die übliche Praxis? Dann sollte man das doch wenigstens mal erwähnen. Würde ich dir gerne erklären, da sie aber so undurchsichtig ist, dass auch der Lutz Martini sie nicht wirklich versteht, aber kennt, geht das nicht. Das ist alles völlig undurchschaubar. Also vom Prinzip her geht's ja dann darum, wenn man so einen Grundsatzantrag stellt, dass ich jetzt mal davon ausgehe, dass eben, wenn Gelder vom Land locker gemacht werden, um Forschung zu unterstützen, fließen die Gewinne schlussendlich immer in die Taschen der Unternehmen, die aber von den Landesförderungen profitieren. Genau, und zwar relativ ausschließlich. Und da finde ich, wenn ich mir einen privaten Geldgeber suche für einen Unternehmensstart, dann sind die auch mit 49% am Unternehmen beteiligt, das heißt auch an den Gewinnen. Und das finde ich eigentlich ist eine normale Methode. Und das ist eine Grundsatzaussage, wo die Piratenpartei sagen soll, wenn ihr denn schon die Möglichkeiten des Landes oder wir reden jetzt ja vom Bund, des Bundes nutzt, dann bitte lasst uns partizipieren. Das würde bei Medikamentenverkauf bedeuten, dass man tatsächlich an jeder verkauften Kopfschmerztablette eine Provision erhält oder wie man es auch mal nennen mag. Das wäre eine Frage der Lizenzmodelle, über die man dann in der Folge reden müsste. Aber als erstes müssen wir den Schritt machen, zu sagen, Leute, ihr könnt nicht einfach Geld verlangen und euch damit der Beute davon machen. Das macht ja dann einen Grundsatzantrag eben aus, dass diese Details eben nicht aufgeführt sind. Dann sage mir doch bitte nochmal eben die Nummer des Grundsatzänderungsantrags. Die Nummer des Wahlprogrammantrages ist die 379 und wir wollen natürlich erreichen, dass möglichst viele für diesen Programmpunkt stimmen. Unterstützt den Schwarzbart und seine Kollegen, die an diesem Grundsatzantrag gearbeitet haben, denn die Argumente fehlen mir auch. Ich überlege mir immer, was könnte denn jemand da massiv gegen haben, aber für mich klingt das sehr schlüssig und plausibel. Es gibt sicherlich Gründe, die dafür sprechen, dagegen zu stimmen, aber die würden uns Piraten nicht gefallen. Das darf ich wohl so sagen, oder? Das kann man mit Sicherheit so sagen, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Vorstellen des des Grundsatzantrags und wir sehen uns spätestens auf dem Bundesparteitag. Genau, der wird wohl ein bisschen dauern. Ich rechne mit einer Woche bei 1100 Seiten Antragsbuchen. Alles klar, einen schönen Abend, Schwarzbart. Tschüss. Euch auch, dir auch, ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.